Abschnitt 9 aus Nicholas Nickleby, Band 5, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 45. Kapitel, dessen Inhalt überraschender Art ist. Da wir morgen Abend von London abreisen und ich meins Wissen in meinem ganzen Leben nicht so vergnügt gewesen bin, Mr. Nickleby, Potz, Gicht und Zipperlein, so will und muss ich noch ein Glas auf unser nächstes fröhliches Wiedersehen trinken. Also sprach John Browdie, rieb sich dabei mit seliger Behaglichkeit die Hände und blickte ebenso behaglich mit seinem roten glänzenden Antlitze umher, so dass alles mit seiner Äußerung in schönster Harmonie stand. John befand sich in diesem beneidenswerten Zustande an demselben Abende, von welchem wir im vorigen Kapitel redeten. Der Schauplatz war die Wohnung der Familie Nickleby und die Gesellschaft bestand aus Nicholas, Mrs. und Kätchen Nickleby, den Browdies und Smike. Sie waren äußerst heiter gewesen. Mrs. Nickleby, die ihres Sohnes Verpflichtungen gegen den wackeren Yorkshirer kannte, hatte nach einigen Bedenklichkeiten eingewilligt, John und dessen Frau zum Tee einzuladen. Es waren freilich zuvor erst noch verschiedene schwierige Punkte und eine und die andere kleine Verdrießlichkeit zu beseitigen gewesen. Mrs. Nickleby, wie es die meisten auf den Ehrenpunkt versessene Leute zu tun pflegen, bemerkte nicht selten und mit großer Selbstgefälligkeit, dass keine Spur von Stolz oder Förmlichkeit in oder an ihr wäre, hielt aber nichtsdestoweniger im höchsten Maße auf das, was sie Lebensart nannte. Sie hatte noch keine Veranlassung gehabt, Mrs. Browdie den ersten Besuch zu machen, konnte daher nach den Gesetzen und Regeln der Gesellschaft nicht einmal Kenntnis von Mrs. Browdies Dasein haben und fühlte sich also sehr natürlich in einer eigentümlich delikaten und schwierigen Lage. »Der erste Besuch muss von mir abgestattet werden, lieber Nicholas«, sagte sie. »Es ist unerlässlich, und zwar darum, weil die Notwendigkeit vorliegt, dass eine Art Herablassung von meiner Seite stattfinde und dass ich der jungen Person meine Geneigtheit bezeige, Notiz von ihr zu nehmen.« »Da ist ein sehr reputierlich aussehender junger Mensch«, fügte Mrs. Nickleby nach einigem Besinnen hinzu, »der bei einem der hier vorüberfahrenden Omnibusse als Kondukteur steht und einen lackierten Hut trägt. Deine Schwester und ich haben ihn oft gesehen. Du weißt, Kätchen, er hat eine Warze auf der Nase, gerade wie der Bediente eines Gentlemans.« »Haben alle Gentlemen-Bedienten Warzen auf den Nasen, Mutter?«, fragte Nicholas. »Lieber Nicholas, wie albern du bist«, erwiderte seine Mutter. »Ich meine natürlich, dass sein lackierter Hut und nicht die Warze auf seiner Nase wie ein Gentleman's Bedienter aussieht. Obwohl auch dies nicht so lächerlich ist, als es dir vielleicht scheint. Denn wir hatten einst einen Laufjungen, der nicht bloß eine Warze, sondern auch einen Kropf, und zwar einen großen Kropf hatte und deshalb höheren Lohn forderte, weil ihm der Auswuchs sehr hoch zu stehen kam. Was wollte ich doch aber sagen? Ja, recht. Ich sollte glauben, wir täten am besten, wenn wir den jungen Mann mit der Warze auf der Nase, er tut es sicher für einen Krug Porter, mit einer Karte und meiner Empfehlung nach dem Mohren mit zwei Hälsern schickten und nimmt ihn der Kellner für einen Gentleman's Bedienten, so ist es desto besser. Mrs. Browdie würde dann weiter nichts zu tun haben, als ihre Karte durch den Überbringer, der leicht mit einem Doppelschlage kommen könnte, zurückzuschicken. »Liebste Mutter«, sagte Nicholas, »die guten Leute haben nie eine Karte gehabt und werden auch nie eine solche haben.« »Ah, das ist etwas ganz anderes«, versetzte Mrs. Nickleby. »Wenn die Sachen so stehen, habe ich weiter nichts zu sagen, als dass die Leute ohne Zweifel sehr gute Leute sind und dass ich durchaus nichts dawider habe, dass sie zum Tee kommen, wenn es ihnen beliebt. Auch werde ich mich recht sehr bestreben, Ihnen mit der möglichsten Höflichkeit zu begegnen.« Nachdem die Sache auf diese Weise zu Ende gebracht und Mrs. Nickleby gebührend in die ihrem Range und höheren Jahren angemessene Gönner- und milde Herablassungsstellung eingesetzt war, wurde das junge Paar eingeladen. Es erschien, erwies Mrs. Nickleby große Ehrerbietung, legte eine geziemende Würdigung ihrer Überlegenheit an den Tag, und die gute Dame flüsterte Käthchen daher mehrmals zu: »Die Browdies wären die bravsten Leute von der Welt und benehmen sich vollkommen gut.« Und so geschah es, dass John Browdie nach dem Abendessen, das will sagen 20 Minuten vor 11 Uhr, erklärte, in seinem ganzen Leben nicht so vergnügt gewesen zu sein. Auch blieb Mrs. Browdie in dieser Beziehung hinter ihrem Gatten keineswegs zurück. Denn die junge Matrone, deren ländliche Schönheit mit Käthchens zarterer Anmut sehr artig kontrastierte, so dass keine dabei verlor, sondern eine die andere nur noch mehr hob, wusste das feine und gewinnende Wesen der Jungen und die einnehmende Leutseligkeit der älteren Dame nicht genug zu bewundern. Weiter besaß Käthchen die Kunst, die Unterhaltung auf Gegenstände zu lenken, bei welchen sich die in der fremden Gesellschaft anfangs verlegene junge Frau vom Lande heimisch fühlte, und wenn Mrs. Nickleby in der Wahl der Gesprächsobjekte bisweilen nicht ganz so glücklich war, oder wenn sie, wie Mrs. Browdie es bezeichnete, etwas zu hoch redete, so konnte doch nichts freundlicher sein als ihre Äußerungen, wie denn auch ihre Teilnahme an dem jungen Paare zur Genüge durch die langen Belehrungen über die Haushaltungskunst bewiesen wurde, welche sie so gütig war, Mrs. Browdie zu erteilen und die sie durch manchfache dem Haushalte in Bow entnommenen Beispiele erläuterte, an welchem die gute Dame, da ja ausschließlich von Käthchen geführt wurde, in Theorie und Praxis ungefähr so viel Anteil hatte als einer der 12 Apostel, deren Statuen das Gemäuer der St. Paulskirche schmücken. »Mr. Browdie«, sagte Käthchen zu der jungen Frau, »ist ein so frohlauniger, freundlicher und herziger Mann, als ich je einen gekannt habe. Wenn ich von noch so vielen Sorgen bedrückt wäre, es würde mich aufheitern, ihn nur anzusehen.« »Auf mein Wort, Käthchen«, fiel Mrs. Nickleby ein, »er scheint in der Tat ein höchst vortrefflicher Mann zu sein, und es wird mir zu jeder Zeit Vergnügen, wirklich jetzt Vergnügen gewähren, Mrs. Browdie, Sie freundschaftlich bei uns zu sehen. Wir prunken nicht«, fuhr sie mit einer Miene fort, welche deutlich genug sagte, dass sie bedeutenden Glanz entwickeln könnte, wenn sie nur wollte, »lieben kein großes Wesen, haben durchaus keine Umstände gemacht, was ich platterdings nicht zugeben wollte. Ich sagte vielmehr zu meiner Tochter, Käthchen, du würdest Mrs. Browdie dadurch nur verlegen machen, was doch so töricht und unbedacht als möglich wäre.« »Ich bin Ihnen wirklich sehr verbunden, Ma'am«, erwiderte Mrs. Browdie dankbarlichst. »Es ist aber fast 11 Uhr, John. Ich fürchte, wir inkommodieren Sie noch gar zu spät, Ma'am.« »Spät«, wiederholte Mrs. Nickleby lächelnd und im Tone einer gewissen vornehmen Verwunderung, »es ist vielmehr noch sehr früh für uns. Wir waren sonst immer bis spät in die Nacht auf. 12, 1, 2, 3 Uhr war gar nichts bei uns. Teezirkel, Abendgesellschaften, Bälle drängten und jagten sich an unserem Wohnort Jahr aus Jahr ein. Ich begreife jetzt freilich oft nicht mehr, wie es möglich war, dass wir alles mit durchmachen konnten. Allein man kann es nicht ändern. Es ist eben das Schlimme dabei, wenn man zahlreiche Konnexionen hat und sehr gesucht ist, was ich jungen Eheleuten sorgfältig zu vermeiden stets angelegentlichst rate, obwohl zum großen Glück nur wenige junge Eheleute solchen Versuchungen ausgesetzt sind. Etwa eine Meile von uns, nicht auf der geraden Straße hinunter, sondern links vom Schlagbaume, wo die Plymouther Postkutsche den Esel überfuhr, wohnte besonders eine Familie, die im Gesellschaftsgeben fast zu sehr übertrieb. Es war in dem Hause stets ein unglaublicher Aufwand von köstlichen Blumen, Champagner, bunten Lämpchen und kurzum allen möglichen Delikatessen, wie sie der größeste Gutschmecker nur wünschen konnte. Es waren ganz einzige Leute, die Peltierogers. Du erinnerst dich ihrer, Käthchen? Käthchen gewahrte, dass es zum Besten der Besucher hohe Zeit wäre, die Reminiszenzenflut ihrer Mutter zu hemmen, und erwiderte daher, sie erinnere sich der Peltierogers vollkommen, fügte aber sogleich hinzu, Mr. Browdie habe vorhin halb und halb versprochen, ein Yorkshire-Lied zu singen, und müsse sein Versprechen durchaus erfüllen, da sie überzeugt wäre, dass er ihrer Mutter dadurch ein unsägliches Vergnügen verschaffen würde. Mrs. Nickleby bestätigte sogleich Käthchens Äußerung, denn sie konnte auch so eine Gönnermiene annehmen, wie denn auch in dem, was ihre Tochter gesagt, eine Andeutung lag, dass sie Geschmack in solchen Dingen besäße und sich ein wenig auf Kunstkritik verstände. John forderte seine Frau zum Einhelfen auf, falls ihn sein Gedächtnis verlassen sollte, warf sich einige Male ziemlich ungeschlacht auf seinem Stuhle hin und her, heftete die Blicke auf eine der an der Decke schlummernden Fliegen und fing an, ein schmachtendes Lied, das die Empfindungen eines vor Liebe und Verzweiflung vergehenden, zartsinnigen Schäfers ausdrückte, mit Donnerstimme zu brüllen. Nach dem Schlusse des ersten Verses wurde laut und heftig, wie von jemand, der bis dahin gewartet, um sich hörbar zu machen, an der Haustür geklopft. So laut und heftig, dass sämtliche Damen bestürzt emporfuhren und John innehielt. »Es muss ein Irrtum sein«, sagte Nicholas ruhig, »wir kennen niemand, der zu dieser Stunde kommen würde.« Mrs. Nickleby vermutete indes, das Comptoir wäre vielleicht niedergebrannt oder die Herren Wohlgemut schickten vielleicht her, um Nicholas als Kompagnon in ihr Geschäft aufzunehmen, was zu einer solchen Stunde höchst wahrscheinlich war, oder Mr. Linkinwater hätte sich vielleicht mit der Kasse aus dem Staube gemacht, oder Miss La Creevy wäre vielleicht erkrankt, oder vielleicht... Hier entfloh Käthchens Lippen ein Ausruf des Schreckens, und ihrer Mutter Vermutungen wurden durch Ralph Nickleby unterbrochen. »Halt«, sagte Ralph, als Nicholas aufstand und Käthchen zu ihm eilte, um sich an seinen Arm zu hängen. »Bevor der Knabe ein Wort spricht, höre mich an.« Nicholas biss sich auf die Lippen und warf drohend den Kopf empor, schien aber für den Augenblick unfähig, auch nur eine Silbe hervorzubringen. Käthchen hing sich noch fester an seinen Arm, Smike zog sich hinter die Geschwister zurück, und John Browdie, der von Ralph gehört hatte und ihn sogleich erkannt zu haben schien, trat zwischen den alten Mann und seinen jungen Freund, wie es schien, in der Absicht, beide zu hindern, sich einander noch mehr zu nähern. »Ich sage, höre mich und nicht ihn«, wiederholte Ralph. »So sorg, alter Herre, was du zu sorgen hast«, entgegnete John, »und nimm dich in Acht, dass du kein heißes Blut machst, das du lieber zu besänftigen suchen solltest.« »Ich sollte sie an ihre Aussprache und ihn«, er wies nach Smike hin, »an seinem Aussehen kennen«, sagte Ralph. »Sprechen Sie nicht mit ihm vor jetzt, Nicholas, auf. Ich will es nicht haben. Ich will ihn nicht anhören. Ich kenne den Menschen nicht. Ich kann die Luft nicht atmen, die er verpestet. Seine Gegenwart ist eine Beleidigung für meine Schwester. Es ist eine Schmach, ihn zu sehen. Ich ertrag's nicht beim...« »Sorte«, rief John, ihm seine schwere Hand auf die Brust legend. »Nicht von der Stelle.« »Dann mag er sich augenblicklich entfernen«, rief Nicholas sich sträubend. »Ich will nicht Hand an ihn legen, aber er soll hinaus. Ich will ihn nicht hier haben. John Browdie, ist das meine Wohnung oder nicht? Bin ich ein Kind? Ich werde wahnsinnig werden«, rief er glühend vor Wut, »wenn er noch lange dasteht und uns so ruhig anblickt, wie wir sein schwarzes und feiges Herz kennen.« John Brownlee erwiderte auf das alles kein Wort, hielt Nicholas aber fortwährend fest und sagte, als sein junger Freund schwieg, »Es ist hier mehr zu sorgen und anzuhören, als du meinst. Ich hab schon Witterung davon gehabt. Was ist das für ein Schatten draußen? Hallo, Schulmeister, lass dich schauen und sei nicht schämern. Lass doch Schulmeister rein, alter Herr.« Mr. Squeers hatte draußen gewartet, bis er mit Effekt würde erscheinen können. Der Plan war ihm verdorben und er schob sich daher ein wenig in Armsündergestalt herein, worüber John Brownlee so laut und herzlich zu lachen anfing, dass sogar Kätchen, trotz ihrer Verwirrung und Angst und obwohl ihr Tränen in den Augen standen, Neigung empfand, es ihm nachzutun. »Sind Sie mit Ihrer Belustigung jetzt am Ende, Sir?« fragte Ralph nach einiger Zeit. »So ziemlich für an jetzt, Sir«, antwortete John. »Ich kann warten«, fuhr Ralph fort. »Ich bitte, nehmen Sie sich beliebige Zeit.« Er wartete in der Tat, bis vollkommene Stille eingetreten war und begann darauf zu Mrs. Nickleby gewendet, doch Kätchen scharf im Auge behaltend, als ob er noch begieriger wäre zu sehen, welche Wirkung er bei ihr hervorbrächte. »Hören Sie jetzt, Ma'am, ich nehme nicht an, dass Sie um die sehr schön gesetzten und sehr hochtrabenden Sachen gewusst haben, welche Ihr Knabe mir sagen ließ, denn ich glaube nicht, dass Sie unter seinem Regimenter auch nur im Mindesten Ihren eigenen Willen haben oder dass Ihr Rat, Ihre Meinung, Ihre Bedürfnisse, Wünsche oder was immer Gewicht bei ihm haben sollte.« »Denn was nützt sonst Ihre große Erfahrung, auch nur von fern berücksichtigt werden?« Mrs. Nickleby schüttelte seufzend den Kopf, als ob in dem allen freilich viel Richtiges wäre. »Aus diesem Grunde wende ich mich an Sie, Ma'am«, sprach Ralph weiter, »aus diesem Grunde und auch, weil ich durch ein nichtsnutziges Burschen, von welchem ich mich losgesagt und das sich späterhin in seiner Schulknabenmajestät angestellt hat, als sage es sich von mir los, nicht beschimpft zu werden wünsche, erscheine ich heute Abend bei Ihnen, wozu ich auch noch einen Beweggrund habe. Menschenliebe!« »Ich komme nämlich«, sagte Ralph mit einem höhnischen und triumphierenden Lächeln umherblickend und behaglich langsam redend, gleichsam liebäugelnd mit den Worten, wie um das Vergnügen, sie auszusprechen, so lange als möglich zu genießen, »ich komme nämlich, um meinem Vater sein Kind wiederzugeben.« »Ja, ja«, fuhr er, begierig sich verbeugend und zu Nicholas sich wendend fort, als er diesen die Mienen verändern sah, »einem Vater sein Kind wiederzugeben, seinen Sohn, den du hinweggelockt und geraubt, dessen du in der ehrlosen Absicht dich bemächtigt hast, der einst ihn, wenn er zum Besitze desselben gelangt, um sein kleines Erbteil zu bringen.« »Sie wissen, dass dies eine Lüge ist«, sagte Nicholas stolz. »Ich weiß, dass ich die Wahrheit rede. Ich habe seinen Vater mitgebracht«, entgegnete Ralph. »Seinen Vater, haben Sie gehört?« höhnte Squeers und trat nunmehr äußerst keck vor. »Seinen Vater? Sagte ich's Ihnen nicht? Sie möchten sich in Acht nehmen, dass sein Vater nicht zum Vorschein käme?« »Und sein Vater ist mein Freund, übergibt ihn mir morgen im Tage wieder. Was sagen Sie nun, hä? Sind Sie nicht verdrießlich, sich so viel Mühe um nichts und wieder nichts gegeben zu haben? »Sie tragen gewisse Denkzeichen an mich auf Ihrem Leibe«, sagte Nicholas ruhig, »mögen zum Dank dafür reden, so viel Ihnen beliebt und können lange fortreden, ehe Sie sie austilgen, Mr. Squeers.« Der letztgenannte ehrenwerte Gentleman blickte unwillkürlich nach dem Tische hin, als ob die Erwiderung ihn anreizte, Nicholas einen Krug oder eine Flasche an den Kopf zu werfen. Allein Ralph vereitelte jedenfalls seine Absicht, indem er ihn anstieß und aufforderte, den Vater zu rufen. Da dies ein bloßes Liebeswerk war, so zeigte sich Mr. Squeers sehr bereitwillig, ging hinaus und kehrte fast unmittelbar darauf mit Mr. Snawley wieder zurück, der sogleich auf Smike zufuhr, den Unglücklichen auf das ungeschickteste und unmanierlichste der Gestalt an das Herz drückte, dass er den Kopf desselben unter seinen Arm brachte, seinen breiträndrigen Hut zum Zeichen frommen Dankes auf Armslänge in die Luft emporhob und dabei ausrief: »Wie wenig ließ ich mir von dieser freudenvollen Wiedervereinigung träumen, als ich ihn das vorige Mal sah! Oh, wie fern war ich von aller Ahnung meines Glücks!« »Beruhigen Sie sich, Sir«, unterbrach ihn Ralph in einem barschen teilnehmend sein sollenden Tone. »Sie haben ihn jetzt.« »Ich habe ihn, oh, habe ich ihn wirklich?« rief Mr. Snawley, kaum imstande es zu glauben. »Ja, hier ist er leibhaftig, Fleisch und Blut.« »Sehr wenig Fleisch«, bemerkte John Browdie. Mr. Snawley war durch seine väterlichen Gefühle zu sehr beschäftigt, um darauf zu achten, und steckte zu noch vollkommenerer Vergewisserung, dass er sein Kind wieder habe, Smikes Kopf abermals unter seinen Arm. »Was war es«, sagte er, »dass mir eine so lebhafte Teilnahme an ihm einflößte, als ihn jener würdige Lehrer der Jugend in mein Haus brachte? Was war es, das mich mit einem so brennenden Verlangen erfüllte, ihm eine wohltätige, strenge Züchtigung dafür angedeihen zu lassen, dass er seinen besten Freunden entlaufen war, seinen Seelenhirten und Gebietern?« »Es war väterlicher Instinkt, Sir«, meinte Squeers. »Sie haben recht, Sir«, versetzte Snawley, »väterlicher Instinkt, das erhabene Gefühl, das Gefühl der alten Römer und Griechen, wie die Tiere des Feldes und der Vögel unter dem Himmel, mit Ausnahme der Kaninchen und Kater, welche bisweilen ihre Sprösslinge auffressen. Mein Herz sehnte sich nach ihm. Ich hätte ihn, oh, ich weiß nicht, was ich ihm in meinem väterlichen Zorne hätte tun können.« »Das beweist nur, was Natur ist, Sir«, sagte Squeers. »Die Natur ist ein schnurriges Ding.« »Sie ist ein heiliges Ding, Sir«, sagte Snawley. »Ein heiliges Ding, ja«, wiederholte Squeers mit einem moralischen Stoßseufzer. »Ich möchte wissen, wie wir ohne sie fertig werden sollten. Die Natur«, fügte er feierlich hinzu, »ist leichter zu begreifen als zu definieren. Oh, Sir, wie herrlich ist es, in einem Zustande der Natur zu sein!« Die Umstehenden hatten diese philosophische Betrachtung mit namenlosem Erstaunen angehört und Nicholas mit Gefühlen des Ekels, Zweifels und Staunens zuerst Snawley, dann Squeers und Ralph scharf in das Auge gefasst. Gerade als Squeers orakelte, riss sich Smike von seinem Vater los, entfloh zu Nicholas und flehte ihn in den beweglichsten Ausdrücken an, ihn nicht von sich, sondern bei ihm leben und sterben zu lassen. »Wenn Sie der Vater dieses jungen Menschen sind«, sagte Nicholas, »so sehen Sie ihn an, welch ein unglückliches, verwahrlostes Geschöpf er ist, und erklären Sie, ob Sie ihn in die scheußliche Marterhöhle zurückzuschicken beabsichtigen, aus welcher ich ihn hierher brachte.« »Wiederum eine Injurie«, rief Squeers aus. »Sie sind freilich keinen Schuss Pulver wert, aber ich tränke es Ihnen ein, so oder anders.« »Seien Sie still«, sagte Ralph, als Snawley das Wort nehmen wollte. »Lassen Sie uns die Sache rasch zu Ende bringen und keine Worte an aberwitzige Taugenichtse verlieren. Das ist Ihr Sohn, wie Sie beweisen können. Und Sie, Mr. Squeers, wissen, dass der Bursch derselbe ist, der eine lange Reihe von Jahren unter dem Namen Smike Ihr Kostschüler war?« »Ob ich's nicht weiß«, sagte Squeers. »Gut«, fuhr Ralph fort, »es werden hier sehr wenige Worte genügen. Mr. Snawley, Sie hatten einen Sohn von Ihrer ersten Frau?« »Ja«, erwiderte Snawley, »und da steht er.« Es wird sogleich dargetan sein, sie trennten sich von ihrer Frau, die den Knaben mit sich fortnahm, als er ein Jahr alt war. Nach ein paar Jahren meldete sie ihnen, er wäre tot, und sie glaubten es. Natürlich, ach, die Freude! Haben Sie die Güte, vernünftig zu sein, Sir, dies ist ein Geschäft, und Gefühlsergüsse können bei einem solchen nur hinderlich sein. Ihre Frau starb vor ungefähr anderthalb Jahren an einem entlegenen Orte als Haushälterin bei einer Familie. Sie hat auf ihrem Sterbebette in Betreff des Knaben an Sie geschrieben, Ihnen bekannt, dass er noch am Leben sei, das Schreiben war durch andere Hände gegangen und Sie erhielten es erst vor einigen Tagen. Ganz recht, Sir, in allen Stücken. Sie hatte ihn der Wahrheit zuwider den Todesknaben angezeigt, um ihnen Wehe zu tun, wie sie es zu jener Zeit untereinander zu halten pflegten. Auch schrieb sie, der Knabe wäre fast blödsinnig gewesen, sie hätte ihn in eine Kostschule nach Yorkshire geschickt, einige Jahre das Kostgeld bezahlt, dann aber ihren Aufenthaltsort verändert und armutshalber ihre Hand von dem Knaben gänzlich abgezogen, wofür sie den Himmel um Vergebung anflehe? Snorley nickte mit dem Kopfe und wischte sich die Augen, jenes fast unmerkbar, dieses mit Heftigkeit. »Die Kostschule war die des Herrn hier«, fuhr Ralph fort. »Der Knabe blieb unter dem Namen Smike bei ihm. Alle Angaben stimmen genau mit seinen Büchern überein. Mr. Squeers wohnt jetzt bei Ihnen. Sie haben noch zwei andere Knaben in seiner Pensionsanstalt. Sie teilten ihm alles mit, führten ihn mir zu als demjenigen, der ihm den Knabenräuber empfohlen, und ich brachte sie hierher. Ist dem so?« »Sie sprechen wie ein gutes Buch, Sir, in welchem nur Wahrheit enthalten ist.« »Dies ist Ihre Brieftafel, in welcher sich die Scheine über Ihre erste Verheiratung und die Geburt des Knaben, die beiden Briefe Ihrer Frau und alle sonstigen Papiere finden, welche alle diese Angaben direkt und indirekt als richtig erweisen. Nicht wahr?« »Vollkommen wahr, Sir.« »Und Sie haben auch nichts dawider, dass die Papiere hier vorgelegt werden, damit sich die Leutchen überzeugen, dass sie imstande sind, ihre Ansprüche vor aller Welt wie vor den Gesetzen darzutun und sich im vollen Rechte befinden, die väterliche Gewalt über ihren Sohn sofort auszuüben. Habe ich Sie richtig verstanden?« »Ich hätte mich selbst nicht besser verstehen können, Sir.« »Da«, sagte Ralph, die Brieftafel auf den Tisch werfend, »mögen die guten Leute mit ihren eigenen Augen sehen, wenn es ihnen beliebt, und da dies die Originaldokumente sind, so möchte ich ihnen empfehlen, während sie geprüft werden, nahe hinzuzutreten, damit man sie ihnen nicht etwa entwendet.« Mit diesen Worten setzte sich Ralph ungebeten, presste die Lippen zusammen, welche auf einen Augenblick durch eine Art Lächeln geöffnet gewesen waren, kreuzte die Arme und sah zum ersten Mal seinen Neffen an. Nicholas warf ihm einen zornigen Blick zu, tat sich indes Gewalt an und begann mit John Browdy eine genaue Prüfung der Dokumente, die keine Veranlassung zu gegründeten Einwendungen darboten. Die kirchlichen Scheine waren regelmäßig ausgestellt und unterzeichnet. Der erste Brief hatte genau das Aussehen, während einer Reihe von Jahren aufbewahrt zu sein. Die Handschrift des zweiten stimmte in Berücksichtigung, dass er auf dem Sterbebette geschrieben worden war, genau genug mit der des ersten überein, und ebenso verhielt es sich mit einigen anderen Papieren und Notizen. »Liebster Nicholas«, flüsterte Käthchen, die mit gewaltigem Herzklopfen über des Bruders Schulter geschaut hatte, »kann es denn wirklich so sein? Sind die Angaben gegründet?« »Ich fürchte es«, antwortete Nicholas, »was sagen Sie, John?« John kauerte sich und schüttelte den Kopf, sagte aber nichts. »Sie werden bemerken, Ma'am«, redete Ralph seine Schwägerin an, »der junge Mensch ist minderjährig und schwach von Verstande. Wir hätten daher in Begleitung von Gerichtsabgeordneten bei Ihnen erscheinen können, was ich jedoch aus Rücksicht auf Ihre und ihrer Tochter Gefühle zu vermeiden wünschte. »Sie haben den Beweis geliefert, was Sie unter Schonung der Gefühle meiner Schwester verstehen«, sagte Nikolas Kätchen zu sich ziehend. »Ich danke dir«, erwiderte Ralph, »dein Lob ist in der Tat eine Empfehlung.« »Was ist nun aber zu tun?« rief Squeers ein. »Die Pferde werden den Schnupfen bekommen, wenn wir nicht bald ins Geschirr gehen. Eins nieste eben dermaßen, dass die Haustür davon hätte aufspringen sollen. Wie stehen die Chancen, hey? Fährt Master Snorley mit uns ab?« »Nein, nein, nein«, rief Smike zurückweichend und sich an Nikolas anklammernd. »Nein, oh bitte nein, ich gehe nicht mit ihm fort von Ihnen. Nein, nein!« »Oh, wie schrecklich, wie schmerzlich«, rief Snorley, »Hilfe suchen«, seine Freunde anblickend aus. »Geben Eltern hierzu Knaben das Leben?« »Geben Eltern dazu Knaben das Leben«, fuhr ihn John Brownie auf Squeers hinweisend an. »Wohin willst, Schulmeister? Dass dich der Meißel zerreiß, renn mich nicht über, guter Freund.« John stieß bei diesen Worten Mr. Squeers, der auf Smike zuging, mit dem Ellenbogen so geschickt vor die Brust, dass der Schulmonarch gegen Ralph Nickleby zurücktaumelte, das Gleichgewicht verlor, besagten Ralph vom Stuhle hinunterwarf und auf ihn stürzte. Dieser zufällige Umstand war das Signal zu sehr entscheidenden Vorgängen. Es erhob sich ein gewaltiger Lärm, Smike flehte und jammerte, die Frauenzimmer eiferten und schrien, die Männer tobten wieder einander, denn der verlorene Sohn sollte gewaltsam entführt werden, und Squeers zerrte ihn schon hinaus, als Nikolas, der bis dahin noch unentschlossen gewesen war, was er tun sollte, seinen alten Widersacher beim Kragen ergriff, ihn dermaßen schüttelte, dass ihm so viele Zähne, als er hatte, im Munde klapperten, ihn höflich nach der Tür geleitete, auf die Flur hinaus und die Tür hinter ihm zuwarf. »Haben Sie jetzt die Güte, Ihrem Freunde nachzufolgen?« sagte er zu den beiden anderen. »Ich verlange meinen Sohn«, entgegnete Snorley. »Ihr Sohn entscheidet sich dafür, hier zu bleiben, und er soll seinen freien Willen haben.« »Sie wollen ihn mir nicht überliefern?« »Gegen seinen Willen, nein, niemals, und wenn er ein Hund oder eine Ratte wäre. Er soll durch meine Schuld kein Opfer der Unmenschlichkeiten werden, denen Sie ihn preisgeben würden.« »Schlage doch jemand den Nikolas mit einem Leuchter auf den Kopf«, schrie Squeers durch das Schlüsselloch, »und bring mir dann einer meinen Hut mit, wenn er ihn nicht etwa stiehlt.« »Ich empfinde in der Tat den größten Kummer über dies alles«, nahm Mrs. Nickleby das Wort, die mit Mrs. Brownie in einer Ecke gestanden und Tränen vergossen hatte, während sich Kätchen, die sehr blass, aber vollkommen gefasst war, so nahe als möglich bei ihrem Bruder gehalten. »Auf mein Wort, ich weiß nicht, was hier zu tun ist. Nikolas muss es eigentlich am besten wissen, und ich hoffe, dass er es weiß. Es ist natürlich eine schwere Bürde anderer Leute, Kinder zu unterhalten, obwohl der junge Mr. Snorley ohne allen Zweifel so nützlich und dienstfertig ist, als es nur jemand sein kann. Aber wenn die Sache freundschaftlich geordnet werden könnte, wenn der alte Mr. Snorley zum Beispiel ein bestimmtes Kostgeld bezahlte und ein angemessenes Übereinkommen getroffen wurde, so dass wir uns anheischig machten, wöchentlich zweimal Fleisch und zweimal Pudding oder Klöße oder dergleichen zu geben, so sollte ich meinen, es müsste allen Teilen recht und angenehm sein.« Allein dieser von vielen Tränen und Seufzern begleitete Vorschlag wurde als einigermaßen unzutreffend von niemandem beachtet, und die arme Mrs. Nickleby bemühte sich daher, Mrs. Brownie die Vorteile ihres Plans ins Licht zu setzen und die bösen Folgen davon zu schildern, dass sie nicht gehört würde, wenn sie ihren Rat erteilte. »Du bist ein unnatürliches, undankbares, unlebenswertes Kind«, rief Snorley dem geängsteten Smike zu. »Du willst mich nicht liebhaben, wenn ich es begehre. Willst du nicht mit mir gehen? »Nein, nein, nein«, rief Smike zurückweichend. »Er hat niemals keinen Menschen geliebt«, schrie Squeers durch das Schlüsselloch. »Nie hat er mich, nie Wackford geliebt, der der Wandnachbar eines Cherubim ist. Wie könnte man erwarten, dass er seinen Vater lieb hätte?« »Er wird ihn nie lieben. Er weiß nicht, was es ist, einen Vater zu haben, hat keine Vorstellung davon. Es liegt nicht in seiner Natur.« Mr. Snorley sah seinen Sohn eine volle Minute festen Blickes an, bedeckte darauf die Augen mit der Hand, hob abermals seinen Hut empor, schien im Schmerz über den erfahrenen schwarzen Undank ganz versunken zu sein, fuhr sodann mit dem Ärmel über die Augen, nahm Mr. Squeers Hut unter den einen, seinen eigenen unter den anderen Arm und ging langsam und trübselig hinaus. Ralph zögerte noch ein paar Augenblicke und sagte endlich, »Dein Roman ist dir zu Wasser geworden. Es handelt sich nicht um einen unbekannten, verfolgten Abkömmling eines Hochstehenden, sondern um den verstandesschwachen Sohn eines sehr unbedeutenden Gewerbsmannes. Wir werden sehen, wie deine Teilnahme an ihm vor der nackten Prosa besteht.« »Sie werden es sehen«, entgegnete Nicholas nach der Tür hinweisend. »Glaub mir«, fügte Ralph hinzu, »ich dachte keinen Augenblick daran, dass du ihn heute Abend noch ausliefern würdest. Das litt dein Stolz, dein Eigensinn, deine Renommiertheit wegen eines edlen Gemüts nicht, die aber gedemütigt, gebändigt, zerdrückt werden müssen, was bald geschehen soll. Ich werde dich auf die Probe stellen, deinen übermütigen Sinn, so stark er dir auch erscheinen mag, brechen durch die unaufhörliche Angst und Not, die unerschwinglichen Kosten, die tägliche Unruhe und die schlaflosen Nächte brechen, die dir ein Prozess bringen soll, bei welchem alle Hebel der Rechtspraxis in Bewegung gesetzt werden, die einen solchen in eine langsame Tortur zu verwandeln geeignet sind. Und wenn du dieses Haus zu einer Hölle machen, deinen Verdruss und deine Leiden an dem Elenden dort und ihnen, in deren Augen du jetzt ein junger und makelloser Held bist, auslässest, wie du es wirst, ich kenne dich, dann rechnen wir beide miteinander ab und wollen dann sehen, wer der Schuldner ist und am besten steht, selbst vor der Welt.« Ralph Nickleby ging, allein Mr. Squeers, der einen Teil dieser wackeren Schlussrede gehört hatte und vor ohnmächtiger Bosheit und Wut fast außer sich war, konnte sich nicht enthalten, noch einmal nach der Tür des Zimmers zurückzukehren und einige Dutzend Luftsprünge unter verschiedenen schrecklichen Gesichtsverzerrungen und Grimassen zu tun, um dadurch seine triumphierende Zuversicht auf Nicholas Niederlage und Verderben auszudrücken. Nachdem er diesen Kriegstanz beendet hatte, bei welchem sich seine kurzen Beinkleider und schlottrigen Stiefel vortrefflich ausgenommen, folgte Mr. Squeers seinen Freunden und Nicholas, und die seinigen durften den Vorfall ungehindert in Erwägung ziehen. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 26. Oktober 2024.